Hallo, meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet soweit erstmal einen schönen Samstag. Meiner war ziemlich entspannt. Oder ich komme heute gerade mal nicht aus dem Gym, ich war auch nicht im Gym. Heute ist echt mal ein Tag Rest Day. Das muss auch wirklich mal sein, nachdem man jetzt 5 Tage durchtrainiert hat, zum Beispiel jetzt die ganze Woche. Nehme ich mir einen Tag Rest Day und das ist zum Beispiel jetzt heute. Heute mache ich nichts. Heute mache ich nur ganz entspannt. Heute gehe ich nur mit Kimber meine Runden und ist ja auch eine Form von Bewegung, aber ansonsten kein Sport. Ja, Männer, wie ihr schon wieder richtig vermutet, bin ich hier wieder in diesem kleinen Fenster. Ich habe was Interessantes, was ich gerne mit euch teilen möchte. Ja, ich zeige es euch einfach mal. Da ist es. Ach, jetzt geht hier auch noch so ein Unfug auf. Es war die ganze Zeit nicht und jetzt geht das auf. Es ist völlig im Weg. Was soll das? Ah, es geht auch wieder weg. Ganz wunderbar. So. Ja, das ist. Sag mal, Leute. Was soll denn das? Wer will das sehen? Spam. Telefon. Unglaublich. Unglaublich. So, versuchen wir es nochmal. Also, ich habe hier was Interessantes, was ich unbedingt mit euch teilen möchte. Und zwar ist das aus dem Ratgeber für eine gute Ehefrau von 1955. So. Und das ist wirklich hochinteressant. Das ist ja gerade mal 55, 2000, 45 Jahre und 2020, 65 Jahre her. Bedeutet, vor 65 Jahren hatten wir noch eine komplette andere Weltanschauung, was die Aufgaben von Mann und Frau anbelangt. Und solche Bücher gab es damals tatsächlich. Das hieß dann aus dem Ratgeber für eine gute Ehefrau oder der Ratgeber für eine gute Hausfrau. Und das wurde den Frauen dann auch tatsächlich früher überreicht. Und jetzt möchte ich euch daraus mal was vorlesen. So, hören Sie ihm zu. Sie mögen ein Dutzend wichtiger Dinge auf dem Herzen haben, aber wenn er heimkommt, ist nicht der geeignete Augenblick, darüber zu sprechen. Lassen Sie ihn zuerst erzählen und vergessen Sie nicht, dass seine Gesprächsthemen wichtiger sind als Ihre. So, da wusste die Frau noch, oder ihr wurde zumindest noch in der Lektüre an die Hand gegeben, wie man sich richtig verhält. Und wenn man jetzt das nochmal rückblickend zurückblickt, also auch wenn die meisten Männer unter euch jetzt in ihren Familien zurückschauen und dann sind da so kleine Immobiliendynastien entstanden oder da waren Unternehmen, das war doch immer der Opa, der das gegründet hat, der diese Immobilien akkumuliert hat, der die Mietshäuser gekauft, errichten lassen hat, die Mehrparteienhäuser und so weiter. Da kann mir keiner, natürlich wird es auch mal die ein oder andere Frau gegeben haben, die sowas getan hat, aber das entspricht doch nicht dem Regelfall. Da müssen wir uns doch nicht irgendwas Falsches vormachen. Und deswegen sind auch seine Gesprächsthemen wichtiger als ihre. Weil wer erbt denn am Ende, wir reden ja hier von Ehefrau, also wer erbt denn am Ende das Ganze, was der Mann akkumuliert hat? Na sie, weil sie überdauert ihn ja 15 Jahre. So, also sind seine Gesprächsthemen logischerweise viel wichtiger, weil möchte sie dann im Alter in Armut leben oder in Wohlstand? So, also wessen Gesprächsthemen haben an dieser Stelle Priorität? Damals war das noch völlig klar, heute will das keine Frau mehr hören. Weiter geht's. Der Abend gehört ihm. Beklagen Sie sich nicht, wenn er spät heimkommt oder sie ohne sie zum Abendessen oder irgendeiner, nochmal, wenn er spät heimkommt oder ohne sie zum Abendessen oder irgendeiner Veranstaltung ausgeht. Versuchen Sie stattdessen seine Welt voll Druck und Belastungen zu verstehen. Er braucht es wirklich, sich zu Hause zu erholen. Ja, und das ist auch so. Der Mann, ich brauche es euch nicht erzählen, ihr seid größtenteils meiner Zuschauer. Ich habe mal nachgeguckt, ich kann diese statistischen Auswertungen angucken. Und ungefähr 15% meiner Zuschauer sind weiblich und 85% meiner Zuschauer sind männlich. Ja. Es ist ja so, euch Männern brauche ich das nicht erklären, was ihr in der Arbeitswelt und in der Erwerbstätigkeitswelt oder auch in der selbstständigen Welt oftmals, wenn ihr mehr verdienen wollt oder auch wenn ihr es nicht so leicht habt auf der Arbeit und trotzdem nicht so viel Geld kriegt, trotzdem die schwere Arbeit habt, was ihr für einen Stress ausgesetzt seid in dieser Welt voll Druck, so wie es da steht. Und deswegen braucht ihr es, dass ihr euch zu Hause erholt, dass ihr euch aufs Sofa setzt, dass euch mal ein Getränk gereicht wird, dass eure Themen logischerweise wichtiger sind, dass euch die Füße massiert werden oder der Rücken, dass euer Magic Stick mal ein bisschen geküsst wird. Das gehört alles zusammen. Aber das braucht man der modernen Frau heute nicht mehr erzählen. Und wie gesagt, das sind nur 65 Jahre ist das nur her. Also so gesehen gar nicht so lange. Ein Menschenleben plus ein paar Jahre und schon hat sich die Welt um 180 Grad gedreht. Weiter geht's. Ihr Ziel sollte sein, sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause ein Ort voller Frieden, Ordnung und Behaglichkeit ist, wo Ihr Mann Körper und Geist erfrischen kann. Begrüßen Sie ihn nicht mit Beschwerden und Problemen. Beklagen Sie sich nicht, wenn er spät heimkommt oder selbst wenn er die ganze Nacht ausbleibt. Nehmen Sie dies als kleineres Übel verglichen mit dem, was er vermutlich tagsüber durchgemacht hat. Machen Sie es ihm bequem. Lassen Sie ihn in einem gemütlichen Sessel zurücklehnen oder im Schlafzimmer hinlegen. Halten Sie ein kaltes oder warmes Getränk für ihn bereit. Ja, selbstverständlich doch. Der Mann ist ja schließlich der, der in der Regel dafür sorgt, dass es allen gut geht. Also muss ihm doch auch mal ein kaltes Getränk gereicht werden. Das ist doch wohl selbstverständlich. Seine Füße hochgelegt werden, das Kissen zurechtgerückt werden. Das scheint damals noch alles funktioniert zu haben. Schieben Sie ihm sein Kissen zurecht und bieten Sie ihm an, seine Schuhe auszuziehen. Sprechen Sie mit leiser, sanfter und freundlicher Stimme. Welche Frau kann denn das heute noch? Also solche Frauen, die mit leiser, sanfter und freundlicher Stimme sprechen. Also, tja, ganz, weiß ich nicht, ob mir so eine Frauen schon mal begegnet sind. Ganz selten, ganz, ganz selten. Fragen Sie ihn nicht darüber aus, was er tagsüber gemacht hat. Zweifeln Sie nicht an seinem Urteilsvermögen oder an seiner Rechtschaffenheit. Denken Sie daran, er ist der Hausherr und als dieser wird er seinen Willen stets mit Fairness und Aufrichtigkeit durchsetzen. Sie haben kein Recht, ihn in Frage zu stellen. Eine gute Ehefrau weiß stets, wo ihr Platz ist. Richtig. Absolut richtig. Und das ist dann auch eine Zeit gewesen, sage ich euch, wo der Mann seine Rolle als Hausherr, als Familienoberhaupt noch einnehmen konnte. Da, wo es völlig gang und gäbe war, der Frau einen solchen Rat an die Hand zu geben. Wo wahrscheinlich auch die Mütter dieser Frauen einen ähnlichen Rat an ihre Töchter weitergegeben haben. Bis dann plötzlich die Babyboomer kamen, die 60er-Generation, die ihren Töchtern genau das Gegenteil von dem erzählt haben, was dieser gute Ratgeber von 1955, was da schon für Weisheiten drin den Frauen an die Hand gegeben wurden. Das wollte ich unbedingt mal mit euch teilen. Ja, und wie gesagt, das wäre meine Zeit gewesen. Mit so einer Frau hätte ich zusammenleben können, gar keine Frage. Mit diesen modernen Frauen kann ich das nicht mehr. Weil die wissen absolut gar nicht mehr, wo ihr Platz ist. Die sind so vom rechten Weg abgekommen. Die wissen nicht wohin, die wissen nicht warum, die wissen nicht wieso, die wissen gar nichts, aber sie wollen, sie wollen, sie wollen, sie wollen. Und da muss ich wirklich sagen, bleibt einem Mann heutzutage nichts anderes mehr übrig, als seinen eigenen Weg zu gehen. Weil die Frau ist ja, wie wir alle wissen, ein emotionales Wesen und damit kann man sowieso, man braucht gar nicht mit Frauen diskutieren. Frauen springen auf Taten an. Aber da ist dem modernen Mann ja auch die Hand gebunden. Wenn man erst mit so einer Frau zusammen wohnt, da werde ich morgen mal ein Video zu machen. Ist auch spannend. Das lasse ich jetzt heute mal raus. Aber wie gesagt, da war die Welt noch in Ordnung für uns Männer. Wenn es denn so funktioniert hat, wie es da steht. Und ich gehe mal sehr stark davon aus, weil ich ja auch schon mit älteren Damen gesprochen habe, die dann so beispielsweise 85, 90 waren, also die Oma-Generation quasi von meinen Freundinnen. Und die konnten das tatsächlich noch mit leiser, sanfter, freundlicher Stimme. Die haben ihren Mann tatsächlich noch respektiert. Und deswegen haben die auch alle in der Regel, also viele von denen, nicht alle, muss man wirklich ehrlich sein, aber viele von denen sitzen jetzt noch mit 90 mit einer soliden Rente und einer soliden Witwenrente ihres Mannes in einem schönen Einfamilienhaus auf 200 Quadratmetern mit soliden Ersparnissen und müssen sich jetzt im Alter um ihre Existenz keine Sorgen mehr machen. Ich weiß, es geht nicht allen älteren Damen so, aber sehr, sehr vielen. Das ist halt diese Generation. Und das waren die, die wirklich verstanden haben, dass die Gesprächsthemen des Mannes wichtiger sind als ihre Gesprächsthemen, weil die Gesprächsthemen des Mannes die Gesprächsthemen sind, die solche Werte schaffen. Frauen beschäftigen sich in der Regel nicht mit solchen Themen. Ja, Männer, so lasse ich stehen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gebt mir einen Daumen hoch für dieses Video. Ach so, und ich verlinke auch nochmal die Seite. Heute heißt das funspot.net, da wird das veranstaltet. Also heute machen sie einen Spaß darüber. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Also ich finde, das ist wirklich ein ernstzunehmender Rat, den jede Frau mal beherzigen sollte. Auch in ihrem ureigenen Interesse. Ja, Männer, gebt mir einen Daumen hoch. Wie gesagt, die Seite verlinke ich hier unter, falls ihr das mal ausdrucken wollt oder falls ihr selber in eurem Freundesbekannten, Freundinnenkreis das mal zum Besten geben wollt. Wie gesagt, wird das hier unten unter dem Video verlinkt. Schreibt mir wieder gerne was in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat und was ihr davon haltet. Und abonniert natürlich gerne meinen Kanal. Teilt meinen Kanal mit euren Freunden, dass sie mir auch ein Abo dalassen. Würde mich sehr freuen. Und danke für eure Aufmerksamkeit, Männer. Bis morgen. Tschüss.